Nach der Auflösung ihrer Organisation im Zeichen des Volkszorns war die Angst unter den Hauptamtlichen tatsächlich unverkennbar. Sie hatten jetzt die gleiche Angst vor der Bevölkerung, die die Bevölkerung bisher vor ihnen hatte. Der rumäniendeutsche Schriftsteller Richard Wagner beschreibt, wie die einstigen Geheimdienstler in Rumänien auf die Ermordung des Diktators Ceausescu reagierten. So liefen sie zunächst einmal in Panik auseinander. Sie liefen in drei Richtungen: in die Wirtschaft, in die Politik und zurück in den Geheimdienst. So wie die Mitarbeiter der Securitate besetzten in vielen Ländern Ost-, Südost- und Mitteleuropas die einstigen Geheimdienstler Schaltstellen in der Wirtschaft und in öffentlichen Ämtern. Ohne einen grundlegenden Elitewechsel aber werde die Repressionsgeschichte nur schleppend aufgearbeitet, so lautet die Klage von Bürgerrechtlern, Dissidenten und Journalisten aus dem einst kommunistischen Machtgefüge. Eine Entgiftung der Gesellschaften verordnet der ungarische Schriftsteller Sörös Dalos den jungen Demokratien, in denen der Geist des Ancien Regime immer noch regiere und die historischen Dokumente im politischen Alltag missbraucht würden. Ich glaube, dass die Aufarbeitung nicht etwas ist, was man irgendwann enden kann. Die Aufarbeitung ist etwas, was mit dem Prozess der Weiterentwicklung der Gesellschaft und Wechsel der Generation einhergeht. Doch der Prozess stößt auf Widerstand. Die Juristin Agnes Schidai vom Historischen Archiv der Stadtsicherheitsdienste in Ungarn beklagt einen Rechtspositivismus, der Verbrechen bis heute entschuldigt. Obrigkeitsstaatliches Denken lähme die Aufarbeitung und schütze die Täter. Ich muss sagen, die Veröffentlichung der Identität der hauptamtlichen Mitarbeiter ist noch immer ungeregelt. Ähnlich wie in Deutschland das Stasi-Unterlagengesetz regelt in Polen seit den 90er Jahren ein Lustrationsgesetz die Aktenöffnung. Obgleich der liberale Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki 1989 davor warnte, die Geheimdienstrelikte zugänglich zu machen, befürchtete er doch destruktive Kräfte des Hasses, die sich in der jungen Demokratie entladen könnten. Inzwischen sichert das Institut für das nationale Gedenken den Aktenzugang zu Forschungszwecken und für die Bildungsarbeit. Doch wie die jüngsten spektakulären Fälle zeigten, die Dokumente würden politisch instrumentalisiert und die Rechtsprechung nach Bedarf geändert. Mit dem Resultat, dass in der Bevölkerung das Interesse an einer Aufarbeitung der Geschichte schwindet, so die polnische Journalistin Patricia Bugalska aus Krakau. 40% ihrer Landsleute sprechen sich heute gegen die Offenlegung der Hinterlassenschaften des Geheimdienstes aus, doppelt so viele wie im Jahr 2007. In seinem Land, so der ukrainische Journalist Juri Dokot, habe man nicht einmal einen Begriff für Aufarbeitung. Wohl gibt es inzwischen auch in der vormaligen Sowjetrepublik ein Institut für das nationale Gedenken, doch beschäftigte es sich zunächst mit der Geschichte des großen Hungers von 1932-33, einem nationalen Trauma. Inzwischen sei das Institut zum Propagandainstrument mutiert, moniert der Lemberger Durchkott. Anfangs war das Institut eher eine lahme Ente, ein Computer, zwei Mitarbeiter und überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Und heute bezeichnet man das Institut eher als den dritten Arm der Regierung, der eigentlich der Regierung helfen soll, die Staatsfahne zu tragen. Dem in Berlin lebenden rumäniendeutschen Schriftsteller Richard Wagner wurde im Jahr 2003 von den Behörden in seiner rumänischen Heimat Akteneinsicht zugesagt. Das Material, das ihm 5 Jahre später vorgelegt wurde, trug den Stempel der Akteneinsichtsbehörde und des aktuellen Geheimdienstes. Und so ist es wohl naheliegend, dass es gesäubert wurde, meint Wagner. Merkwürdig ist für mich, dass ein freier Schriftsteller, der ich bin in Berlin, die nationale Sicherheit eines EU- und NATO-Mitgliedslandes gefährden könnte durch seine Securitate-Akte.